Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Schnee von gestern. Schon als kleiner Junge war mir klar, dass Besuch nicht immer etwas Schönes ist und man ihn sich auch nicht immer aussuchen konnte. Doch das Unangenehmste ist mit Sicherheit ein unangemeldeter Besuch der Polizei. So gesehen befand ich mich in einer äußerst unangenehmen Situation. Na, Maloney, wieder einmal ohne Auftrag. Oder trauern Sie um Ihre Klientin? Was denn für eine Klientin? Offenbar wissen Sie heute mehr als ich. Seltsamer Tag. Valerie Tanner. Und sagen Sie jetzt bloß nicht, dass Ihnen der Name nichts sagt. Und was soll mir der Name sagen? Eine ganze Menge, Maloney. Die junge Frau ist nämlich tot. Ah, und was habe ich mit der Sache zu tun? Das möchte ich ja gerne von Ihnen erfahren, Maloney. Hier, sehen Sie. Von hinten erschossen. Sie wollte offenbar gerade etwas aus dem Kühlschrank nehmen, als der Schuss fiel. Tut mir leid, der Kühlschrank kommt mir nicht bekannt vor. Hier geht es um Mord. Und diese Valerie Tanner hat Sie zuletzt angerufen. Das steht einwandfrei fest. Daher weht also der Wind. Und jetzt würde ich gerne wissen, was die junge Frau von Ihnen wollte. Das würde ich auch gerne wissen. Moment mal. Na klar, das muss sie gewesen sein. Also, raus mit der Sprache. Was hat sie wann von Ihnen gewollt? Es war vor 2 Tagen. Ein Anruf hatte mich gerade aus dem Mittagsschlaf gerissen. Ich war zuerst ein wenig sauer. Schließlich benötigt gerade unser eins den Schlaf der Gerechten. Maloney, private Ermittlungen. Guten Tag. Können Sie mir eine Frage beantworten? Sind Sie von einem dieser albernen Meinungsforschungsinstitute? Nein, ich bin Studentin und schreibe an einem Kriminalroman. Ist Ihnen nichts Gescheiteres in den Sinn gekommen, um meine Steuergelder zu verjubeln? Es geht da um einen Vermissten. Aha, und ich soll den Kerl suchen? Ja. Das heißt, nein. Ich wollte bloß wissen, ob man ein Skelett auch noch nach 10 Jahren identifizieren kann. Wieso? Vermissen Sie ein Skelett? Was ist denn das für ein idiotischer Kriminalroman? Das spielt jetzt keine Rolle. Kann man das Skelett noch identifizieren? Kommt auf das Skelett an. Wenn die Zähne noch dran sind und vielleicht auch noch ein verheilter Knochenbruch. Es ist auch schon vorgekommen, dass man anhand des Schädels und Fotos eine Leiche identifizieren konnte. Noch besser wäre es natürlich, wenn bei dem Skelett noch eine Brieftasche dabei wäre oder der Impfausweis. Sie glauben also, dass das möglich wäre? Kommt wie gesagt auf die Umstände an. Theoretisch ist es möglich. Besten Dank. Moment mal, wie sagten Sie, war Ihr Name? Ich habe Ihnen meinen Namen nicht gesagt. Ach so. Genau. Und sind Sie sicher, dass das Valerie Tanner war? Ehrlich gesagt war das der einzige Anruf in dieser Woche. Ich hatte schon Angst, dass der Apparat seinen Geist aufgegeben hat. Ziemlich seltsam. Soweit wir dies wissen, schrieb die Frau gar keinen Kriminalroman. Na Gott sei Dank. Wo kämen wir denn hin, wenn jetzt auch noch die Studenten mit Schreiben anfangen würden? Es gibt schon genug Schriftsteller, die die Umwelt mit Büchern belasten. Dagegen kann man leider nichts machen, Maloney. Auf jeden Fall halten Sie mich auf dem Laufenden, wenn Ihnen noch etwas einfällt. Rasieren müsste ich mich auch wieder einmal. Wie bitte? Ist mir nur gerade so eingefallen. Soll ich Sie anrufen, wenn mir wieder etwas in der Richtung einfällt? Sie wissen schon, was ich meine. Maloney. Ich überlegte eine Weile, aber es kam nichts Gescheites dabei heraus. Der Polizist war weg und mit ihm der Geschmack von Freizeit und Lagerfeuer. Offenbar war ich wieder einmal in einen Fall gerutscht, bei dem es außer ein paar Löchern in den Schuhen nichts zu holen gab. Nicht mal Kamele würden sich um so etwas reißen. Ich saß noch etwas herum, bis ein älterer Herr in meinem Büro stand. Er trug eine dicke Brille und dünne Haare und auch der Rest war nicht gerade Hollywood-tauglich. Guten Tag. Tanner ist mein Name. Wenn das Zufall ist, will ich von jetzt an Froschschenkel heißen. Ich dachte, Sie heißen Philip Maloney. Allerdings. Und Sie sind der Vater von Valerie Tanner. Ja. Aber woher wissen Sie das? Weshalb, glauben Sie, ist mein Ruf noch besser als meine Nase? Meine Tochter... Sie ist tot. Ich weiß. Ich habe einen Umschlag in Ihrer Wohnung gefunden. Er ist an Sie adressiert. Offenbar wollte sie ihn abschicken, aber... Zeigen Sie mal her. Hier. Der Schnee von gestern bringt es zu Tage, doch wer kennt des Schnees heutige Lage? Wenn Sie dieses Rätsel lösen, beauftrage ich Sie vielleicht mit einem Fall, Meloni. Ist das alles? Ja. Bei wem war Ihre Tochter in Therapie? Nein, meine Tochter war nicht verrückt. Sie hat schon immer Spaß an solchen Rätseln. Was glauben Sie, wie viele Rätsel ich lösen musste, als sie noch bei uns wohnte? Ich wartete die Antwort erst gar nicht ab. Ich fragte Herrn Tanner, ob ich das Rätsel für ihn lösen sollte. Er nickte und griff zur Brieftasche. Damit hatte ich wenigstens etwas in der Hand, wenn es auch nur ein kleiner Scheck war. Ich konnte mich nicht beklagen. Kaum hatte ich mich vom Besuch von Herrn Tanner einigermaßen erholt, rief auch schon Frau Tanner an und wollte mich sehen. Wir verabredeten uns im Zoologischen Garten. Philip Maloney? Allerdings. Ziemlich seltsamer Ort für eine Verabredung. Warum? Mögen Sie keine Tiere? Hab heute noch nicht mal eins gegessen. Wie kommt es eigentlich, dass die ganze Familie Tanner meine Telefonnummer wählt? Mein Mann hat mir davon erzählt, dass er Ihnen den Brief meiner Tochter übergeben hat. Das hat er. Wenn Sie mich fragen, wollte sich Ihre Tochter bloß einen Scherz mit einem Detektiv erlauben. Das glaube ich nicht. Es gibt da etwas, das mein Mann nicht weiß und von dem ich auch nicht möchte, dass er es erfährt. Darf ich raten? Ein Mann ohne dicke Brille, mit festem Haarwuchs? Wie bitte? Sie haben einen Liebhaber? Nein. Das verstehe ich nicht. Wozu denn die ganze Aufregung? Mein Mann ist nicht Valeries Vater. Sie betrachtete gerade eine Giraffe, als sie dies sagte. In meinem Beruf erlebt man ja einiges. Aber ein solches Geständnis inmitten von unschuldigen Tieren war ganz was Neues. Sie fragen sich jetzt sicher, wozu ich Ihnen dies alles sage. Naja, man darf sich doch schließlich ab und zu was fragen, oder? Meine Tochter hat so etwas schon lange vermutet. Sie hat mich einmal sehr direkt danach gefragt. Ich weiß auch nicht, wie sie darauf kam. Mein Mann hat sie sehr geliebt. Und doch hatte meine Tochter irgendwie instinktiv gespürt, dass er nicht ihr Vater war. Haben Sie ihr gesagt, wer ihr richtiger Vater war? Und weshalb sind Sie sich eigentlich so sicher? Valerie, sie hat einiges von ihrem Vater geerbt. Ich war manchmal selber verblüfft. Ihr ganzes Temperament. Nein, ich habe es ihr nicht gesagt. Es wäre eine zu große Enttäuschung für sie gewesen. Und weshalb erzählen Sie mir das alles? Ich bin erst darauf gekommen, als mein Mann erzählte, was in dem Brief drin stand, den Valerie an Sie schicken wollte. Ich glaube, dass Valerie herausgefunden hat, wer ihr Vater war. Schnee von gestern, das stand doch in dem Brief. Allerdings. Und was verbinden Sie mit diesem Begriff? Na, etwas, das lange Zeit zurückliegt. Schnee kann aber auch noch etwas anderes bedeuten. Rauschgift. Valeries Vater war ein Drogendealer. Er war ziemlich dick drin in dem Geschäft. Das war auch der Grund, weshalb ich das Verhältnis abbrach, als ich es erfuhr. Das könnte hinhauen. Glauben Sie, dass Valerie ihren Vater ausfindig gemacht hat? Ich weiß es nicht. Valerie war eine sehr intelligente junge Frau. Wo lebt denn ihr Vater? Keine Ahnung. Er war Holländer. Ich habe seither nie mehr etwas von ihm gehört. Und sein Name? Willem van Overbeek. Das war sein richtiger Name. Er benutzte aber noch einige andere. Glauben Sie, dass dieser Overbeek etwas mit dem Tod Ihrer Tochter zu tun hat? Overbeek. Er ist ein Krimineller. Ich möchte, dass mein Mann nichts davon erfährt. Er hat Valerie sehr geliebt. Ich weiß nicht, ob sich das machen lässt. Wenn dieser Overdings da etwas mit dem Mord zu tun hat, dann wird die Geschichte irgendwann auf den Tisch kommen. Und sei es als Zeitungsschlagzeile. Vielleicht ist ja nichts dran. Aber ich wüsste nicht, wer sonst meiner Valerie etwas hätte antun können. Und die Polizei hat bereits verschiedene Personen überprüft und verhört. Sogar mich. Sie sah zum Abschluss noch einmal auf die Giraffe, so als sei diese schuld daran, dass die Polizei Frau Tanner auch ein paar Fragen gestellt hatte. Ich ging zurück in mein Büro und telefonierte ein wenig in Holland herum. Schließlich landete ich bei einem Kollegen von mir. De Kloet, Privatdetektive, Spezialist in Echtscheidingen, Bewakingen, Opsporingen enzovoort enzovoort. Waarmee kann ich von Dienst sein? Ja, hier ist Philip Maloney, ein Kollege. Ich hätte gerne ein paar Auskünfte über Willem van Overbeek. Van Overbeek? Ja. Ist doch schon längst zu den Akten gelegt. Es gibt keinerlei Hinweise, dass der Mann noch lebt. Moment mal, soll das heißen, dass er tot ist? Schon seit mehreren Jahren. Ach. Vielleicht lebt er auch unter falschem Namen in der Südsee oder sonst wo. Er war mal ganz groß im Geschäft. Es gab aber auch genug Leute, die etwas gegen ihn hatten. So, so. Ja, ich habe selber einmal Nachforschungen angestellt. Vor 4 Jahren ungefähr ist ein Ausweis von ihm aufgetaucht bei einer Razzia. Aha. Aber er selbst war verschwunden. Er hatte noch ein großes Konto auf einer Bank hier. Das aber blieb unangetastet. Wenn Sie mich fragen, ist Overbeck tot. So. Und niemand wird ihm eine Träne nachweinen. Ich bedankte mich bei meinem holländischen Kollegen und erinnerte mich an Valeries seltsamen Anruf. Die Frage, ob man ein Skelett nach Jahren noch identifizieren kann, ist eine höchst akademische Frage. Es sei denn, man vermutet, dass dieses Skelett der eigene Vater war. Der Fall nahm langsam Konturen an. Ich machte einen Spaziergang ins Polizeipräsidium. Dort wurde ich begeistert empfangen. Keine Zeit, Maloney. Gerade eben ist ein Funkspruch gekommen. Bevor Sie mich mit dem Inhalt dieses Funkspruchs langweilen, möchte ich gerne noch einmal das Foto sehen von der Leiche Valerie Tanners. Sie haben sich doch nicht etwa in die Leiche verliebt. Ziemlich hoffnungsloser Fall. Ich wollte bloß sicher gehen, dass hier keine Beweismittel verschwinden. Na gut. Hier. Was denn? Sie tragen das Foto mit sich herum? Was wird da bloß Ihre Frau dazu sagen? Meine Frau kann so etwas nicht erschüttern. Kein Wunder. Die musste doch heute das Nachbeben aus ihrer ersten Begegnung mit Ihnen verkraften. So, jetzt ist genug. Und sagen Sie jetzt bloß nicht, dass Sie den Mörder auf dem Foto entdeckt haben. Ich lächelte und ging. Einen Mörder konnte man auf dem Bild nicht erkennen, aber das war auch gar nicht so wichtig. Ich rief Herrn Tanner an und verabredete mich mit ihm in Valeries Wohnung. Was ist denn los? Haben Sie etwas herausgefunden? Erinnern Sie sich noch an das Rätsel, das Valerie mir schickte? Ja, der Schnee von gestern bringt es zu Tage, doch wer kennt des Schnees heutige Lage? Und was hat das mit Valeries Wohnung zu tun? Valeries Leiche wurde vor dem offenen Kühlschrank gefunden. Sie sagten, dass Valerie eine Vorliebe für ausgefallene Rätsel hatte. Tja, ausgefallen ist gut. Ich fand sie meistens unlösbar. Genau. Doch jetzt habe ich die Lösung für dieses Rätsel. Den Kühlschrank hätte ich abschalten sollen. Ist sowieso nichts mehr drin. Da täuschen Sie sich aber gewaltig. Der Schnee von gestern bringt es zu Tage. Doch wer kennt des Schnees heutige Lage? Das sagt mir immer noch nichts. Man muss es bloß wörtlich nehmen. Der Schnee von gestern bringt es zu Tage. Und wo kann man im Juni den Schnee von gestern noch finden? Aber klar, im Tiefkühlfach. Genau. Valerie war noch nicht sofort tot. Sie schleppte sich zum Kühlschrank und öffnete ihn, um der Polizei einen Hinweis zu geben. Ich sehe aber nur Eis. Ein bisschen viel Eis. Müsste mal wieder abgetaut werden. Genau das machen wir jetzt. Und deshalb haben Sie mich herkommen lassen? Ich antwortete nicht und stellte das Kühlaggregat auf Null. Es dauerte über eine Stunde, bis das Tiefkühlfach voll von Wasser war. Und in dem Wasser schwamm eine kleine, weiße Plastikschachtel. Vor den verdutzten Augen von Herrn Tanner öffnete ich sie. Das ist ja bloß ein Zeitungsausschnitt. Können Sie Französisch? Aber sicher. Zeigen Sie mal. Ein Bericht über einen Leichenfund. Man hat ein Skelett gefunden. Die Polizei wisse nicht, um wen es sich handelte. Und sehen Sie hier das Datum? Der Artikel ist über 10 Jahre alt. Das ist seltsam. Sehr seltsam. Valerie muss ihn sich besorgt haben. Sehr, sehr seltsam. Bülle. Aber das ist wirklich seltsam. Vielleicht könnten Sie mir mal verraten, was Sie so sehr, sehr seltsam finden. Die Leiche wurde in Bülle gefunden. Meine Frau hatte ein Ferienhaus in der Nähe von Bülle. Aber das ist schon beinahe 20 Jahre her. Das ist es. Was ist was? Gleich haben wir sie. Schnell weg, da, hinter die Tür. Was ist denn? Ich zog Herrn Tanner in den anderen Raum. Dort versteckten wir uns, so gut es ging, hinter der Tür. Durch den Spalt sah ich, wie Frau Tanner die Küche betrat. Ihr Mann wollte auf sie zugehen, doch ich hielt ihn zurück. Als sie verdutzt vor dem Kühlschrank stand, trat ich ihr entgegen. Was machen Sie hier? Suchen Sie vielleicht diesen Zeitungsausschnitt? Wie bitte? Lisa. Es hat keinen Sinn, Frau Tanner. Der Schnee von gestern ist geschmolzen. Und darunter sind zwei Leichen zum Vorschein gekommen. Lisa! Sei still, Thomas. Tut mir leid, Herr Tanner. Ihre Frau hat Valerie getötet. Lisa! Lisa, sag ihm, dass das nicht wahr ist, Lisa. Sie haben das Rätsel auch gelöst, Frau Tanner, aber zu spät. Sie wussten, dass Ihre Tochter herausgefunden hatte, dass ihr richtiger Vater Wilhelm van Overbeek hieß. Und sie hatte auch herausgefunden, dass Sie, Frau Tanner, diesen Overbeek in Frankreich ermordet hatten. Lisa, was soll das? Sie irren sich, Maloney. Ich bin Valeries Vater. Nein, er hat recht. Es hat keinen Sinn mehr. Wir hatten uns gestritten. Er wollte, dass ich eine Abtreibung mache. Ich habe ihn in Frankreich kennengelernt. Ich war mir nicht sicher, ob ich von ihm schwanger war. Er hat mir an jenem Abend auch gesagt, dass er in Drogengeschäfte verwickelt war. Er schlug mich. Da griff ich zum Feuerhaken. Ich weiß nicht mehr, wie ich es geschafft habe, ihn aus dem Haus zu schaffen. Ich habe ihn in der Nähe des Ortes vergraben. Er hatte eine Menge Geld bei sich. Ich nahm es. Für Valerie. Aber Lisa, Lisa, wieso hast du mir nie etwas davon gesagt? Und weshalb musste Valerie sterben? Sie wollte sie engagieren, um alles aufzuklären. Sie nannte mich eine Mörderin. Sie hatte über 3 Jahre Nachforschungen angestellt. Und je mehr sie in Erfahrung brachte, umso mehr hasste sie mich. Aber Lisa, ich verstehe das alles nicht. Und da versuchten sie mir weiszumachen, dass Valeries Vater noch am Leben sei und sie umgebracht habe. Ich hatte keine andere Wahl. Es tut mir leid. Ich wollte mit Valerie in aller Ruhe darüber reden. Aber es ging nicht. Herr Tanner wurde kreidebleich. Später landete er in einer Klinik. Frau Tanner landete ganz woanders. Und ich landete wieder in meinem Büro. Der Schnee von gestern hatte sich verflüchtigt und zurück blieb ein flaues Gefühl in der Magengegend. Ich spülte es runter.